An allen Türen stehen Wachtposten. Wo sind meine Sachen? Hat man weggebracht. Was für Patienten liegen hier? Fast alles Türken. Das Krankenhaus ist fast allein für die reserviert, seit die Araber es gekauft haben. Stirbt hier niemand? Kann ich nicht anstelle eines Toten raus? Spinne ich, die würden dein Gesicht sehen und dich schnell ins Leben zurückkneifen. Wenn ich nicht wie der Graf von Monte Cristo raus kann, dann werden wir ihn einreden, dass der Graf gar nicht mehr hier ist. Da komme ich nicht mehr mit. Kannst du mir Männerhosen und Schuhe besorgen? Wenn ich hier alleine nicht rauskomme, dann muss ich eben mit allen zusammen raus. Patienten, Schwestern und Wachen. Ich glaube, ich bin blöd. Weiß schnell nicht, was du vorhast. Du mach, was ich dir sage. Felix Maldonado besah sich den Brand der Privatklinik in der Calle Tonala vom gegenüberliegenden Bürgersteig aus unerkannt zwischen den Patienten. Aber warum sucht ihr ihn denn nicht? Stellt er doch nicht so blöd an! Er kann doch nicht weit gelaufen sein in seinem Zustand. Halt's Maul, blöde Kuh! Das war astrein geplant hier. Dafür wirst du gerade stehen müssen. Felix ging ohne Eile in Richtung der Plaza Rio de Janeiro, bog in die Calle Colima ein.